Namen des Wahnsinns, Sie sind verhaftet. Sie haben zu laut und zu weit gedacht. Im Namen des Wahnsinns, Sie bleiben umnachtet, Sie brauchen nicht denken. Sie sind überdacht. Im Namen des Wahnsinns, Sie sind überführt, Sie haben sich ab und zu selber gespürt. Im Namen des Wahnsinns, Sie haben gelacht und das hat Ihnen auch noch Spaß gemacht. Im Namen des Wahnsinns wird jeder vernichtet, der sich von innen etwas belichtet. Ja, ja, der Wahnsinn schleicht durch die Nacht, denn uns hat der Wahn um den Sinn gebracht. Er hatte einen Mantel aus Kälte an, weil man Frierende besser regieren kann. Ja, ja, der Wahnsinn schleicht durch die Nacht und nennt sich Recht und nennt sich Macht. Verjagt die Sonne, löscht die Zeit und stiehlt uns aus der Wirklichkeit. Ja, ja, der Wahnsinn schleicht durch die Nacht, denn uns hat der Wahn um den Sinn gebracht. Er hat einen Mantel aus Kälte an, weil man Frierende besser regieren kann. Jeder Wahnsinn schleicht durch die Nacht und nennt sich Recht und nennt sich Macht. Verjagt die Sonne, löscht die Zeit und stiehlt uns aus der Wirklichkeit. Schleicht durch die Nacht und nennt sich Recht und nennt sich Macht. Verjagt die Sonne, löscht die Zeit und stiehlt uns aus der Wirklichkeit. Also, als ich dieses Lied vor über 15 Jahren geschrieben habe, da habe ich nicht dran gedacht, dass es sich wirklich irgendwann mal bewahrheiten würde. Ja, mittlerweile glaube ich leider, man kann dieses Lied ruhig beim Wort nehmen. Wir sind dabei, geisteskrank zu werden und das Bild der Welt völlig auf den Kopf zu stellen. Allerdings, wenn die Welt auf dem Kopf steht, dann muss auch der Umkehrschluss gestattet sein, dass Verrückte wie wir endlich richtig